So, ihr Lieben, wir im Radio haben schon angefangen. Ich begrüße euch jetzt herzlich auch vor den Fernsehapparaten. Willkommen bei Domian, willkommen beim Einzel-Live Talk Radio. Wir sind heute Nacht wieder ganz offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Das ist die Telefonnummer, unter der ihr mich erreichen könnt. 0180 5678 111. Der nächste Anrufer ist Gerhard und Gerhard ist 65 Jahre alt. Ja, grüß dich, Domian. Hi. Deine Stimme ist ja am Telefon doch schicker als sie übers Fernsehen. Noch schicker? Ja, also wirklich schick. Ja. So, gefällt mir. Also das Gespräch fängt sehr gut an, das gefällt mir. Nein, ich verfolge deine Sendung ja schon ziemlich lange. Ja. Und ich wollte eigentlich gestern in die Sendung rein, weil das Thema da gut gepasst hätte. Ja. Ich bin also Geheimnisträger, wenn man so will. Ja. Was ist denn da los? Das ergibt sich aus einem Hobby von mir und mein Hobby sind Kaufhäuser. Dein Hobby sind Kaufhäuser? Kaufhäuser, ja. Inwiefern? Erzähl. Ich checke beispielsweise Sicherheitsdinge ab in Kaufhäusern. Was heißt das? Ja, ich versuche Lücken zu finden in Sicherheitssysteme in den großen Kaufhäusern. Das heißt, du versuchst Lücken zu finden, wie man etwas klauen kann. Ja, Klaust du? Ich muss es ja notgedrungen. Ich mache das über 40 Jahre. Wie bitte? Seit 40 Jahren? Über 40 Jahre, ja. Klaust du Sachen aus Kaufhäusern? Ja. Was klaust du denn da? Ja, alles was ich gebrauchen kann. Beispielsweise bei einem Elektromat habe ich vor 2 Jahren einen 1,60 Meter hohen Kühlkombination rausgeholt. Aber mit Trick über Technik und indem man die Situation genau kennt und so weiter. Ein 1,60 Meter hohen Kühlturm? Ja. Mithilfe auch noch der Angestellten. Ich habe sie noch gebeten, mir zu helfen und mir den auf die Straße zu bringen und habe mir dann so einen Minitransporter angerufen und der hat mich dann damit nach Hause gefahren. Aber ich habe sie. Also es sind durchaus Dinge, die du dann auch für dein eigenes Leben gebrauchen kannst. Ja, ja, aber ich mache keine Aufträge oder so und meine Freunde wissen auch nicht Bescheid, was da läuft. Mhm. Oder beispielsweise eine andere Sache habe ich aus einem großen Fernseher rausgeholt, die 4.999 Mark kosten und dementsprechend auch eine Größe haben, weil es in original verpackten Kartons sind, die ja noch größer sind. Du bist ein Verbrecher. Ich bin ein Verbrecher, ja. Du bist ein Verbrecher. Aber das ist ein Hobby von mir. Ich kenne ja nun alle Systeme. Ich weiß sogar, wie man mit Magneten Schranken an der Kasse aus lahm legt. 40 Jahre lang. Bist du irgendwann mal erwischt worden? Nein, überhaupt nicht einmal. Ich bin zweimal kontrolliert worden. Und ich habe ein paar Tricks, die ich dir jetzt hier nicht über den Äther alles sagen kann, weil sonst ist morgen in Deutschland die Hölle los. Also, teilweise ist das so simpel, etwas mitzunehmen, egal was es ist, ob das 3 Mark kostet oder 250 oder auch 1500, spielt überhaupt keine Rolle. Hast du überhaupt keine Angst, erwischt zu werden? Ja, ich wünsche es mir ja. Du wünschst? Ich checke, ja, das ist ja mein Hobby. Ich checke die ab und versuche irgendwo, ich bringe mich manchmal selber in Schwierigkeiten rein, um zu sehen, wie weit man das überhaupt treiben kann, dieses Spiel. Und es passiert nie was. Aber die Gefahr besteht ja, wenn du irgendwann erwischt wirst, dass du dann erheblich bestraft wirst. Ja, was heißt erheblich? Ich lebe ja sehr glücklich damit und ich will ja auch gar keinen moralischen Rat von dir. Ich will das einmal nur mal so schildern, nicht, wie das so ist. Und das war es eine für sich schon. Ich fühle da so keine moralischen oder ethischen Prinzipien verletzt. Ich aber. Ja, du schon, das weiß ich. Aber es ist ja, darum geht es ja wohl auch nicht. Ich bin ja selber nun alt genug geworden und ich weiß, was ich mache und ich weiß auch, mit welches Risiko reingehe. Ja, aber das ist eine ganz miese Tour, die du da fährst. Ja, natürlich. Wir alle bezahlen unsere Sachen, die wir kaufen, wollen. Solltest du vielleicht mal machen, setz dich mal genauer mit der Preiskalkulation von großen Konzernen auseinander. Die haben 3% durch Diebstahlverlust in ihren Preisen kalkuliert. Wenn weniger gestohlen wird, stecken sie sich in Eigentasche. Aber das ist doch keine Begründung dafür, dass man klaut, Gerhard. Ich kann auch gar keine Begründung geben. Ich sage ja nur, ich mache das ja nicht nur auch im deutschen Raum. Ich bin sehr oft in Asien. Ich war letztes Jahr 4 Monate unter anderem 3 Monate in Hongkong und so. Und da mache ich es ja genauso. Was machst du denn vom Beruf eigentlich? Ich? Du, das möchte ich nicht sagen, weil sonst könnte man vielleicht Rückschlüsse auf meine Person ziehen. Das möchte ich nicht. Also du hast schon einen Beruf, du lebst dich davon. Ich habe wirklich schwer gearbeitet, habe zwei Ehen hinter mich gebracht, drei Kinder. Und habe wirklich diese Sache, das ist auch wirklich nicht zu überbewerten. Ich will nur aufzeigen, das sollte die Kaufer, ich gehe in ein Kaufhaus rein, schaue mir, was da steht und sage mir, alles, was hier steht, kann ich haben, wenn ich will. Ja, du bist ein toller Hecht. Nein, ich fühle mich nicht als toller Hecht, wirklich nicht. Domian, weißt du... Also, ich will dir sagen, ich finde es sehr, sehr unangenehm, was du mir da erzählst. Du erzählst das auch so mit so einer Nonchalance, dass man eigentlich im ersten Moment darüber lächelt auch, aber wenn du 40 Jahre die Leute beklaust, finde ich es einfach scheiße. Keinerlei Probleme damit. Und das ist ja, ich versuche ja selber immer bei mir den Background abzuschecken, hast du moralische Bedenken oder du bist doch eigentlich ein Verbrecher oder zumindest ein Parasit oder irgend so etwas. Nein, ich kann das überhaupt nicht finden, weil diese Dinge sind machbar, die werden einfach gemacht und dann müssen die Kaufhäuser sich auch nicht wundern, also, dass es Leute gibt, die das abchecken. Es sind zwei treffende Worte gefallen gerade, selbstbezeichnende Worte, Verbrecher und Parasit. Bin ich. Das war Gerhard heute bei mir in der Sendung. Domian, ich will dann noch sagen, dass ich deine Sendung immer verfolge und ich denke, ich passe auch ganz gut rein. Einen schönen Abend für dich. Auf Wiederhören, ciao. Tschüss. Ralf, 36. Noch mehr? Ja, Ralf. Ja, ich hab den Anfang nicht mitbekommen, danke. Erstmal muss ich zu deiner ersten Rednerin sagen, sie braucht sich keine großen Hoffnungen machen. 15 Jahre wird er nicht kriegen. Mhm. Das fürchte ich auch, ja. Ja, 15 Jahre wird er höchstens kriegen, wenn er unseren Staat beschissen hätte in Sachen Steuern. Mhm. Zu deinem Thema. Ja, mein Thema ist die Superpille Viagra. Ah, wie schön. Endlich ruft mal jemand dazu an. Ja, und da muss ich sagen, die finde ich scheiße. Du hast sie genommen? Nein. Ich will mit Leuten reden, die Viagra genommen haben. Jungs, Männer, ruft mich an, die ihr da Erfahrung gesammelt haben. Ja, da habe ich ja den Auftakt gemacht schon mal. Ja, aber inwiefern findest du sie scheiße? Ja, erstmal, was man da so in der Zeitung liest, dass heute war wieder einer Mann von um die 50, der eigentlich gar keine Potenzprobleme hatte und dadurch einen Schlaganfall bekommen hat. Mhm. Er war aber wahrscheinlich dann in irgendeiner Weise erkrankt oder hat andere Medikamente genommen. Ne? Das ist eine Wechselwirkung mit Herzmedikamenten, die es dann zur Folge hat. Noch nicht, dieser Mann noch nicht einmal. Nicht einmal, nein. Man soll aber auch, man soll zum Beispiel, ja, wenn man Herzmedikamente nimmt, soll man diese schon mal gar nicht nehmen. Das ist klar, ja. Und ich habe eine Alternative dazu. Nämlich? Ja, da hast du selber meinen Vorschlag bei der Ulla gemacht. Mit dieser kleinen Pfeife. Aha. Und da haben wir mal aus Jux und Dollerei mal ausprobiert. Da waren wir mitten im Umzug total gestresst. Da kam mein Schwager auf einmal an und meinte, ach komm, wir rauchen an. Ich sag, wie, ich habe dir gerade ausgemacht. Er sagt, so was meine ich doch gar nicht. Ja, und der er so eine Kröte da gebaut. Und meine Frau, die guckte schon so skeptisch. Ich sag, ach komm, zieh auch mal, ist halb so wild. Ja, da haben wir uns da eine reingezogen. Eine halbe Stunde später noch eine. Und ich guck meine Frau so an, musste mich irgendwie kaputt lachen. Ne? Und ich sag, merkst du gar nichts? Ich sag, gar nichts, ich merk nichts. Und eine Stunde später, oder dreiviertel Stunde später, gingen wir dann so langsam schlafen, ja, und dann habe ich gemerkt, dass sie was gemerkt hat. Aha. Also du würdest, um auf Viagra zurückzukommen, du würdest das Ding nicht ausprobieren, wenn man es dir geben würde? Nein. Nein, also wenn du Zugang dazu hättest, würdest du das nicht machen? Auf keinen Fall. Ich muss sagen, dass ich, was meine Person angeht, da nicht so sicher bin. Ich würde es, glaube ich, ausprobieren, um mal zu testen, was das für ein Gefühl ist. Aber ich glaube, da gibt es viele andere schöne Dinge. Gibt sicher viele andere schöne Dinge, aber wenn man das vielleicht mit einem Arzt bespricht und der sagt, na okay, kannst du das mal machen, muss ich ehrlich zugestehen, dass mich das interessieren würde. Ja, aber was soll das denn eigentlich groß bringen? Das Ding ist doch eigentlich nur da, damit das Ding steht. Ja. Also wir reden, glaube ich, beide über eine Sache, die wir nicht kennen. Du hast es nicht genommen, ich habe es nicht genommen. Umso interessanter wäre es, wenn vielleicht jemand mal anrufen würde, der es genommen hat und seine Erfahrungen schildert. Du bist dagegen, ist auch gar nichts gegen einzuwenden. Aber was soll das denn bringen, wenn du jetzt keine Potenzprobleme hast und du schluckst das Ding? Naja, man sagt ja, dass der ganze Sex dadurch noch intensiver und abgefahrener wird. Ja, ich meine, ja, okay, das wäre... Das würde dich dann auch interessieren, ne? Ja, eventuell. Habe ich mir doch gedacht. Lieber Ralf, danke für deinen Anruf. Nicht zu danken. Alles Gute, tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, die Telefonnummer 0180 5678 111, auch aus dem Ausland erreichbar, ohne Mehrkosten, und die Kosten für das Telefonat hier in der Sendung, die übernehmen natürlich wir, das ist völlig kostenfrei für euch. Es geht weiter mit Helmut, und Helmut ist 48 Jahre alt. Ja, hi. Helmut. Ja, grüß dich. Ja. So, mein Thema: Polizei stoppt Pornodreh. Polizei stoppt Pornodreh? Ja, das war vor 14 Tagen hier in Essen. Mhm. Und wir sind ein Filmteam. Wir drehen für den Markt eben halt Filme. Also ihr seid ein professionelles Pornofilmteam? Richtig. Ja. Mhm. Was machst du? Bist du Darsteller oder Produzent? Nein, Produzent. Produzent, ja. Ja. Und vor 14 Tagen haben wir im Wald, im Hessportal gedreht. Mhm. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ist eine ruhige Stelle an und für sich. Mhm. Nur diesmal nicht. Da kam wohl irgendwo ein Spaziergänger daher, rief die Polizei an. Aha. Hier wird ein Kinderporno gedreht. Aha. Wir waren ruckzuck umstellt, wurden dann festgenommen. Aber dem war nicht so. Es waren keine Kinder. Nein. An Ort und Stelle wurden auch Personalien festgenommen und die Darsteller waren zwischen 22 und 27 Jahren. Mhm. So, jetzt müssen wir erstmal vorab, beim Pornofilm geht das ja so, mit den Darstellern unterhält man sich sowieso, die Ausweise werden fotografiert und die müssen einen Darstellervertrag unterschreiben, dass sie das nicht unter Zwang machen, nicht unter Drogen, nicht unter Abhängigkeit. Also die ganzen Voraussetzungen sind bei euch geklärt und sauber. Genau, die sind geklärt und sauber. Wie ist das denn, wenn man im Wald, in unserem deutschen Wald, einen Pornofilm drehen will? Muss man da bei der obersten Forstbehörde eine Genehmigung eigentlich beantragen? Nee, das nicht. Also ihr seid einfach da in den Wald gegangen, in der Hoffnung, es kommt schon keiner vorbei. Ja gut, wir haben ja auch, sag mal, 2-3 Leute, die aufpassen, dass nicht gerade jemand in der Nähe kommt. Die pfeifen uns dann zu. Nur die Polizei war wohl dann doch geschickter. Wie ist es denn ausgegangen? Die haben euch umstellt, die Polizeibeamten. Die Darsteller waren noch alle nackt, vermutlich? Ja, 2 Darsteller waren nackt, 2 Darsteller hatten Pause. Ja. Die waren angezogen. Ja. So. Die an Ort und Stelle eben festgestellt, dass alles über 18 war, die haben uns trotzdem festgenommen. Mhm. Wir wurden behandelt wie Schwerverbrecher. Mhm. Ja, ist das untersagt? Ja. Nein, das ist erlaubt. Das ist erlaubt? Es besteht keine Dings, dass das untersagt ist, im Wald eben halt Pornofilme zu drehen. Bin ich es immer fragt, aber in der Öffentlichkeit, könnte ja erregen, öffentlichen Ärgernis sein. Deshalb gehen wir ja auch schon weit genug von der Straße weg. Warum? Und uns ruhige Flecke. Ja, warum in Gottes Namen geht ihr in den Wald? Ihr könnt doch in wunderbaren Studios drehen oder so. Kann ich dir auch sagen. Im Sommer ist es einfach Pflicht, draußen zu drehen. Warum? Warum? Weil die Aufnahmen viel schöner werden. Ach so, vom Licht her auch. Vom Licht her, von der Optik her. Ja. Und allen drum und dran. Im Winter dreht man im Studio, weil man dann schlechter draußen dreht. Und die Pornodarsteller, wo mögen die das lieber? Im Studio oder draußen? Ja, ich sag mal, wohl lieber im Studio, weil da ist man ja ungestörter. Mhm. Im Wald selbst hat man ja immer im Hinterkopf, es könnte ja doch mal jemand kommen. Es könnte jemand kommen oder es kommen ein paar Mücken, die stechen einen dann in das entsprechend empfindliche Teil und so weiter. Ja gut, aber Ameisen gibt es da auch und so weiter. Ja gut, aber das ist nicht so. Wie ging die Sache denn dann aus? Also ja, schlecht an und für sich. Wie gesagt, wir wurden festgenommen abends um 19 Uhr, blieben dann auf der Wache bis 1 Uhr, dann haben sie uns hier zur Hauptwache hingebracht, dann wurden wir eingesperrt, über Nacht. Mhm. Ich durfte keinen Anwalt anrufen. Mhm. Am nächsten Mittag wurden uns Fingerabdrücke genommen, Lichtbilder, also wie Schwerverbrecher. Mhm. Ganz schlimm, Domian. Wie ist es denn dann ausgegangen? Ja, dann zum Verhör natürlich, Aussage ohne meinen Anwalt sowieso nicht. Mhm. Aber ich habe genau mit meinem Anwalt gesprochen, also die können uns nichts. Aha. Wie lautet denn jetzt der Vorwurf oder die Anklage? Ja, ich habe noch gar keine. Du hast gar keinen. Das läuft also alles noch. Ne? Ja. Jetzt seid ihr natürlich wahrscheinlich gebremst, ne? Der Sommer steht vor der Tür und. Nö. Wir haben danach schon wieder gedreht, auch draußen. Also da haben wir keine Probleme. Wo dreht ihr denn so? Ich meine, man könnte ja vielleicht mal als interessierter Bürger mal vorbeikommen, gucken. Ja, gut. Nicht jeder Bürger ruft die Polizei an. Grusin, Fress und. Ja. Also lass uns mal von der Geschichte weg. Ich würde dich gerne noch fragen, ich habe noch nie mit einem Pornoproduzenten gesprochen. Wie bist du zum Pornoproduzent geworden? Du, an und für sich auf dumme Art und Weise. Ich sag mal so, ich kenne viele junge Leute. Mhm. So, und ich mache das jetzt schon 8 Jahre. 8 Jahre. Warst du denn früher selbst auch Darsteller? Nein, das nicht. Ich war früher Direktionsfahrer. Direktionsfahrer, ja, das ist eine gewisse Ähnlichkeit dann zum, naja, vielleicht auch nicht. Sag ich einfach mal. Ja. Dann wurde ich auch einfach angesprochen von einem, der schon Porno drehte und sagte, du kennst ja so viele Leute, schaff mir die doch mal an oder hör mal und gemacht, getan und nachher denke ich, warum machst du das eigentlich nicht selbst? Und so bist du reingekommen. Suchst du auch die Pornodarsteller aus für die Filme? Bist du das? Ja, richtig. Auf was achtest du besonders bei Frauen, bevor du die engagierst dann? Ja, wir drehen mehr im G- und B-Bereich. Also gut, dann frage ich, auf was achtest du bei den Jungs, bei den Männern? Oh, dass sie ästhetisch schon mal aussehen. Mhm. Wie lang muss der Schwanz sein? Du, da gebe ich nicht viel vor. Also ich sag einfach mal so, der kann kurz oder lang sein. Mhm. Hauptsache, man weiß, was man damit zu machen hat. Ah, also er muss gut was rüberbringen können mit dem, ja, mit dem kleinen Freund. Richtig. Auch wenn er klein ist, der Freund. Nur genauso Porno hört sich immer so hart drauf. Wir versuchen einfach auch schön Erotik da reinzubringen. Mhm. Auch ein bisschen mit Geschichte und so. Mit Geschichte sowieso. Ja. Mit Geschichte sowieso. Das vermisse ich manchmal, wenn ich die Dinger sehe, dass es dann immer nur um das eine geht und ganz schnell und rapzapp und dass das nicht so ein bisschen eingebunden ist in eine Story. Nee, mit Geschichte sowieso. Also er fängt jetzt nicht einfach im Bett an und so weiter und so fort. Was verdienen denn die Jungs, wenn die eine Szene da im Wald drehen? Also für eine Szene, wenn die Nummer gut gelaufen ist, ich sag mal, wenn jetzt beide Darsteller, man muss jetzt davon ausgehen, wenn jetzt beide Darsteller gut aufeinander können, ist so eine Szene in 3 Stunden drin. Mhm, ja. Mit Pause, wohl bemerkt. Das ist dann eine Tagesarbeit, ne? Oder geht's da noch weiter an dem Tag? Nee, dann geht's noch weiter. Achso. Geht's mit den anderen Darstellern weiter. Dann sag mal so ein Tag, was ein Pornodarsteller pro Tag verdient. Fangen wir so. Bei dir? 500 Mark. 500 Mark. Männlich. Männlich, ja. Gut, jetzt machen wir natürlich auch B-Filme. Eben halt, dass da eine Frau mitspielt. Gut, Frauen verdienen mehr, die müssen auch ein bisschen mehr bringen dann, ne? Weil wobei der männliche Darsteller eben halt seine eine Nummer macht und die Frau muss da einfach mal ihre 2 Nummer machen. Ja. Also kriegst du aber auch 1000 Mark. Was machst du denn, oder wie feuerst du die Jungs an, wenn es nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte? Nee, gar nicht. Dann mache ich erstmal mit denen Pause und drehe mit den anderen Leuten weiter. Ach so. Dann wird ja nachher alle so zusammengeschnitten, da sieht ja kein Mensch, wie das überhaupt zusammenkommt. Gibt es denn so einen Trick, das werden die Jungs dir sicher auch erzählt haben, wie es denen gelingt, immer und immer wieder einen hochzukriegen? Ja gut, erstmal Voraussetzung ist, dass sie einen Tag oder 2 Tage vorher nichts machen. Mhm, das ist schon mal dann auch. Und eine wichtige Voraussetzung sicher auch, dass der Partner, dass der Partner irgendwie gefällt, ne? Auch, ja. Ja, ja. Und die dritte wichtige Voraussetzung, also ich habe zu allen Darstellern, auch die neu zu mir kommen, versuche ich auch erstmal ein ruhiges Verhältnis aufzubauen. Ein ruhiges Verhältnis, ja. Ja. Damit das so, dass sie mich kennenlernen, ich die kennenlernen, nicht auf sexueller Weise, sondern als Mensch. Ja. Das ist sehr wichtig. Die Leute müssen einfach Vertrauen in einen haben. Also Helmut, dann wünsche ich gute Drehtage jetzt für die nächsten Sommermonate. Ja. Und wenn ihr euch da nicht zu Schulden habt kommen lassen, was ich nicht weiß, dann hoffe ich, dass ihr da auch gut wieder rauskommt. Da kommen wir gut raus. Ja. Da sehe ich überhaupt gar keine Probleme. Ja. Weil wir ja nichts gemacht haben. Alles Gute. Tschüss, Helmut. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Es ist jetzt am Telefon Marlies. Und Marlies ist 58 Jahre alt. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Hi. Ja, hi. Ja, ich rede. Oh, Marlies, du hast deinen Fernseher. Ja, was an? Ja, du hast einen. Also, bei mir, ich bin das Gegenteil von der männlichen Pille, Potenzpille. Du bist das Gegenteil von Viagra. Ja, von Viagra. Also, genau. Die Männer sind völlig abgetörnt, wenn sie dich sehen, oder was? Nein, ich habe für mich das Gegenteil entdeckt. Du hast für dich das Gegenteil entdeckt? Ja, genau. Erzähl. Ja, ich habe einfach, wie das so ist, nach 30 Ehejahren habe ich einfach, braucht man nicht drüber reden. Ja, also ist nicht mehr viel gelaufen. Ist nicht mehr viel gelaufen. Ja. Und ich bin dann einfach in eine totale Depressivität reingelangt. Ja. Ne? Ja. Wie das so passiert manchmal. Ja. Ja. Und dann habe ich einfach, ja, das hört sich einfach an, aber es ist fürchterlich schwierig gewesen. Sag's mal. Ein Antidepressivum verschrieben bekommen. Mhm. Und auf diesem, auf dem Waschzettel stand drauf, ist Libido hemmend. Hemmend. Mhm. Ja. Mhm. Und das war auch so. Mhm. Es war fürchterlich schwierig. Ich konnte überhaupt für mich keinen Orgasmus haben. Mhm. Also in der Ehe ist ja in der Ehe ist ja nichts mehr gelaufen, wie du gerade gesagt hast, ne? Und dann ja, aber meine, wenn ich dann zwar ja, für mich alleine, bin ich das mir selbst gemacht. Ist dann auch nichts mehr gelaufen. Also du hast ein Antidepressivum genommen und das hat dann die Folge gehabt, dass du dann noch weniger Lust hattest. Gar nicht. Ja, dumm gelaufen, ne? Und wie bist du wieder rausgekommen aus der Nummer? Aus dieser Geschichte bin ich rausgekommen, dass ich dann einfach hartnäckig genug war und nach einer gewissen Zeit festgestellt habe, dass doch was geht. Nicht nur Libido hemmend. Und das war einfach... Das war traumhaft. Mit was hast du das denn dann geschafft? Ja, nein, nur alleine für mich selbst, sowas, was sich so macht als Frau. Ach so, ich verstehe. Also, du würdest vielleicht auch Viagra nehmen, wenn es die für Frauen gäbe? Ich habe die ja genommen jetzt. Ja, das war dann auch was anderes wahrscheinlich. Nein, das war ein anderes. Das war ein Antidepressivum. Ja, wie war das? Du hast mir das erzählt, was du mir erzählen wolltest. Und somit sind wir erst quitt, wir beiden. Okay? Ja, okay. Tschüss. 1.33 Uhr und 15 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. Uhr, 15 Sekunden. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio vom Westdeutschen Rundfunk aus Köln. Heute sind wir ganz offen für eure Themen und wenn ihr mich telefonisch erreichen wollt, dann solltet ihr diese Nummer hier wählen. 0180-5678-111 oder mir faxen unter 0180-5678-110. Und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch gegebenenfalls zurückrufen können. Es geht weiter mit Nadja. Nadja ist 31. Ja, hallo Domian. Hi. Hi, also erstmal vorweg, auch wie ja, ein Lob. Du bist unheimlich einfühlsam, finde ich echt klasse. Vielen Dank. Ja, aber das andere ist, du hast gerade deine Nummer angegeben und ich denke immer, wenn man von 1 bis 2, wo man dich auf Fernseher live erleben kann, anruft, dann ist immer, dieser Anschluss ist vorübergehend nicht gesetzt. Also man hat gar keine Chance in der Zeit, dich anzurufen. Also das dürfte eigentlich nicht sein. Das heißt, es rufen sehr viele Leute hier an. Und wenn, wir haben hier nur ein paar Leute, die die Telefonate entgegennehmen können. Und wenn die Leitungen belegt sind, das heißt, wenn die Kollegen sich unterhalten mit den Anrufern, können natürlich die anderen nicht durchkommen. Und dann haben wir diesen Spruch dann halt drauf. Na gut, also mein Thema ist so die Selbstherrlichkeit der Männer. Die Selbstherrlichkeit der Männer? Ja. Warum ist das dein Thema? Ja, mein Thema, also ich bin nicht gerade schlank, nicht fett, so ein Mittelding irgendwie dazwischen. Und es ist oftmals so, dass gerade Männer irgendwie, weiß ich nicht, Vorstellungen haben, die selber auch nicht gerade perfekt sind, sei es, dass sie einen Bierbauch haben, Halbglatze etc. Aber die Vorstellung ist immer, es muss eine schlanke Mieze sein, möglichst noch Mitte oder in den 20ern. Und das finde ich ziemlich nervig, dass so Leute wie ich in dem Sinne gar keine Chance bekommen. Ist das wirklich so krass? Das ist so krass, ja. Mhm. Also es gibt ja genügend Menschen, die nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen und die dennoch ihr Deckelchen bekommen auf das Töpfchen. Ja, sicher, aber ich denke, also empfinde ich so, dass es sehr lange dauert, bis man sein Deckelchen dann findet. Wann warst du denn das letzte Mal in einer Beziehung? Oder? Das war vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Wie lange warst du mit dem Mann zusammen? Circa ein Dreivierteljahr. Mhm. Und wie versuchst du Männer kennenzulernen? Wo versuchst du das? Ja, das, also ich gehe schon abends weg und so, aber ich bin dann auch schon so ein bisschen gehemmt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man das schon so oftmals mitbekommt. Also man muss halt diese Schönheitsideale haben. Mhm. Und wenn man sie nicht hat, also ich für mich denke ich mal, ich bin nicht hässlich. Mhm. Aber, so ist die Welt nun mal. Die meisten Leute stehen nun mal auf das, was halt so als gängig schön da angesehen wird. Damit muss man leben. Und ich finde, dass ganz wichtig ist, mit welchem Selbstbewusstsein man in die Welt tritt. Und wenn du kannst das jetzt bejammern, dadurch änderst du die Welt nicht. Nein. Aber wenn du zu dir stehst und du eine gute Ausstrahlung hast, ist das völlig scheißegal, glaube ich, wie, ob du nur ein bisschen dicker bist oder ein bisschen dünner oder wie auch immer. Ja, aber ich denke, diese Ausstrahlung wird schon gebremst, dadurch, dass halt dieses weil du das als, Ideal da ist. Ja, weil du das viel zu ernst nimmst und dich letztendlich viel zu sehr damit auseinandersetzt. Ja, das mit Sicherheit, aber ich denke, es wird einem ja auch durch die ganze Umgebung, Gesellschaft so eingeprägt. Also aber das ist so, das ist nun mal so. Es gab immer, solange es die Welt gibt, gab es immer schon Schönheitsideale. Ja, nee, ich würde mich auch gar nicht mal, wenn jetzt da so ein Adonis-Mann ist, das ist für mich völlig klar, dass der seine Ansprüche hat. Das ist auch überhaupt nicht das Problem. Mhm. Das Problem empfinde ich nur, dass die Männer, also viele Männer, nicht alle natürlich, schon selber die Makel haben und sich einfach mit einer Arroganz dahinstellen und dann sagen, meinetwegen, ich habe einen Bierbauch und eine Halbglatze und ich bin natürlich Mitte 50. Aber wenn ich überhaupt ein Mädel nehme, dann sowieso in den 20ern und super schlank und ich glaube, da können wir, da werden wir sicher morgen noch eine ganze Menge von hören. Morgen heißt nämlich unser Thema Schwabbelbauch und Hängebusen. Ach so. Und da werden die Leute sicher eine ganze Menge noch zu erzählen. Ich wünsche dir einen Mann, der nicht so drauf ist, wie du vielleicht jetzt einige Männer mitbekommen hast und erfahren hast. Ja, okay. Alles Gute. Ja, tschüss. So, tschüss. Ich begrüße jetzt die Susanne. Und Susanne ist 64 Jahre alt. Susanne hat aufgelegt. Dann begrüße ich den Daniel und der ist 36. Ja, hallo Domian. Daniel, hallo. Also Selbstversuch wie Agra kann ich dazu nur sagen, dass das ist ein abendfüllendes Thema. Hast du es gemacht oder was? Ja, ich habe das Zeug ausprobiert. Mhm. Ich habe also Zugang zu Medikamenten im weitesten Sinne. Ich kann dazu nun nicht mehr sagen, aber das es hält, was es verspricht. Dann beschreib doch mal genau, wie es abging. Also man muss das, glaube ich, eine Stunde vorher nehmen. Ja, also ich habe das nun sicherheitshalber ein bisschen vorher genommen, also so zwei Stunden. Mhm. Und das ging also über zwei Stunden. Und dann hätte ich also immer noch weitermachen können, bloß dann musste ich halt mal eine kleine Pause machen, weil meine Freundin dann einfach nicht mehr konnte. Also Moment, du hast es zwei Stunden vorher genommen. Ja. Was passiert denn dann in diesen zwei Stunden, bis es dann zum Sex kommt? Ja, gar nicht. Das ist das Einzige, was ich gespürt habe, das war halt so ein ganz leichtes Wärmegefühl. Mhm. Ja. Man sagt ja auch, dass man irgendwie ein bisschen anders sieht oder dass man so einen Blauschleier vor die Augen bekommt. Hattest du das auch? Ja gut, das mit den Sehstörungen, das hatte ich zum Beispiel nicht, aber nun habe ich also vorher auch ein bisschen aufgefüllt. Ne? Ich habe also kräftig Volumen reingeschüttet, das heißt Mineralwasser und so Tee und sowas getrunken, weil das soll man auch machen. Mhm. Also ich habe das zumindest dieser Packungsbeilage da entnehmen können. Die war nur leider nicht in Deutsch, ne? Aber das war da kein Problem. Ich habe mich da also ein bisschen durchgefranst und also es war nur so ein Wärmegefühl im Körper zu das Wärmegefühl. Ja. So, dann ist es zum Sex gekommen. Ja. Wie hat sich der Sex unterschieden zu dem anderen, den du sonst kanntest, dem üblichen? Ja, also der wesentliche Unterschied ist der, dass halt die Erektion nicht mehr aufhört. Mhm. Das geht also weit über das Orgasmuserleben hinaus. Mhm. Und ist es denn auch so, dass man mehr Spaß und Lust am Sex hat? Ja. Also es ist nicht nur konzentriert auf die Erektion, sondern man hat auch die Luststeigerung dabei. Ja, ganz sicher, weil das beeinflusst also denke ich ganz entscheidend das Verhältnis was man auch selber, das Eigenerleben wird beeinflusst durch, man wird enthemmter, weil es klappt eben in einem Ausmaß, dass es gigantisch ist. Dass mir die Luft weggeht, ja. Wie lange steht er, nachdem man diese Pille genommen hat? Also ich denke mal weit über 3 Stunden. 3 Stunden? Ja. Tut das dann nicht schon ein bisschen weh, wenn er so lange so steht? Ja, also wie gesagt, man sollte dann zwischendurch pausieren und wir haben das halt nach 2 Stunden dann auch gemacht, ne? Also das ging dann einfach nicht mehr, weil... Ist es denn so, dass er dann doch schon mal wieder ein bisschen zusammenfällt und dann aber umso schneller sich wieder aufrichtet? Ja, ja. Das schon, ne? Bei Stimulation ist das dann sofort wieder da. Ne? Also du kannst durchaus zwischendurch mal auf die Toilette gehen. Das kann natürlich, selbstverständlich. Ja. Wie viele Orgasmen hast du gehabt dann nach dieser Nacht? Ich habe sie nicht gezählt, aber ich denke mal, dass es so in Folge aufeinander vielleicht 5 oder 6 ja. waren. Also richtig doll, ja. Also du kannst jetzt im Prinzip nur positiv davon sprechen. Ja, nun gut. Also ich kann nicht nur positiv davon sprechen. Ich habe also diverse Erfahrungen im Umgang mit Pharmaka. Nicht? Also ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, weil das würde mich also sicherlich verraten, nicht? Aber ich sage mal, dieses Medikament hat ein eindeutiges Suchtpotenzial in meinen Augen. Also die Gefahr siehst du schon, dass wenn man das Ding einmal genommen hat, dass man gar nicht mehr ohne Viagra will. Ja, das ist es zum einen und zum anderen ist es halt die pharmakologische Wirkung an sich. Das, was du beschrieben hast mit den Sehstörungen, dass es zu Mikroembolien kommen kann. Nicht? Das sind so kleine Trompen, die sich lösen aus dem Gefäßsystem. Also du nimmst das durchaus ernst, die Warnungen, die man jetzt in den letzten Zeiten liest. Ja, ich nehme es ernst, weil ich halt weiß, weil ich die Folgen kenne. Ja, hast du denn das jetzt in deinem Fall mit einem Arzt besprochen oder bist du selbst so fit, dass... Ich denke, da bin ich selber so fit, dass ich das für mich einschätzen kann, ob es um ein Risiko jetzt... Ja. Willst du es denn, wirst du es weiter einnehmen demnächst? Also ich habe es, wie gesagt, ich habe es 2-mal genommen bisher und ich werde es mit Sicherheit noch einmal nehmen. Noch einmal? Ja. Und dann Schluss? Ja, dann ist erstmal Feierabend, weil ich... weil ich dann selber mal zum Patienten werde und verträgt es sich nicht. Ach so, da steht also was an bei dir. Für längere Zeit ein bisschen das Bett hüten. Ist es denn so, wenn man jetzt einmal du hast jetzt diese Erfahrung gemacht und hattest danach sicher auch unter normalen Umständen wieder Sex? Sicher, ja. Ist es dann, flacht das ab? Nein, es ist nur anders. Es ist anders. Es bekommt eine andere Qualität. Also ich halte nochmal fest, du sagst, dass es eine durchaus hochinteressante Geschichte ist und eine sehr wirksame, aber man muss wirklich da sehr vorsichtig mit sein und es gibt erhebliche Nebenwirkungen und das Ganze ist auch mit großen Risiken verbunden. Ich sage mal, es ist nicht ganz ohne, zumal das Viagra ja auch in verschiedenen Dosierungen erhältlich ist. Mhm. Also es gibt ja die Abpackung mit 30 Milligramm, 50 Milligramm. Mhm. Man sollte es wohl dosiert nehmen, also nicht kopflos. Also mit einer niedrigen Dosierung anfangen. Ich denke, man sollte immer mit der niedrigst wirksamen Dosis arbeiten. Das reicht also völlig zu. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung, dass man also sehr leicht auch in die Gefahr gerät, das Zeug überzudosieren. Natürlich, ja. Ich fand das sehr interessant, mit dir zu reden, Daniel. Es ist überhaupt kein Problem. Ich freue mich immer. Tschüss. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Jetzt ist am Telefon Romy und die ist 20 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Ja, hallo. Ja, und zwar geht es um das Thema Pornodarsteller, ne? Ich habe nicht verstanden. Um welches Thema geht's? Pornodarsteller, ne? Pornodarsteller. Ja, genau. Ja. So. Ich habe Pummeldarsteller. Nee. Und zwar mein Verlobter, der hat jetzt in der Zeitung eine Annonce gelesen und möchte sich jetzt gerne Infomaterial dazu schicken lassen, wie das Ganze abläuft. Ne? Und wenn das Ganze seriös ist, dann würde er das schon machen. Aber ich glaube, ich habe da irgendwie Probleme damit, weil ich bin tierisch eifersüchtig. Und dann weiß ich nie, wie ich das geregelt kriege. Warum will er das denn machen überhaupt? Das ist ja nun ein Job, der nun nicht alltäglich ist. Und ja, das stimmt. Es geht hauptsächlich um das Geld, was man da verdienen kann. Ne? Klar. Hat er denn Chancen, so wie du ihn einschätzen würdest, aufgrund seines Äußeren, dass er da genommen werden könnte? Ja, auf jeden Fall. Also im Bett ist er gut, das kann ich bestätigen. So. Außerdem tut er sowieso gut. Ja. Aber du könntest es gar nicht ertragen, wenn dein Freund dann mit einer anderen Frau da richtig zugange wäre und man dieses dann tausendfach nochmal kopieren würde und überall, dass die Menschen das dann sehen können auf den Kassetten. Ich weiß nicht, ich würde mir das vielleicht erstmal anschauen, ja, wie er auf die Frau, sag ich jetzt mal, reagiert, ob die Frau ihm gefällt oder was. Nun kann man ja sagen, man könnte ja so argumentieren, das ist reiner, purer Job. Naja, sicher. Und hat dann mit Gefühl und Liebe und so gar nichts zu tun. Könnte man argumentieren. Wie argumentiert er denn? Er hat es mir heute auch gesagt. Also er hat mir heute gesagt, dass er dort angerufen hat und dass er es höchstwahrscheinlich machen wird. Er hat auch zu mir gesagt, dass es mit Liebe nichts zu tun hat. Ne? Weißt du, ich finde einen anderen Aspekt viel gewichtiger, Rumi. Also mit Eifersucht und so, glaube ich, das nimmt man nicht so ernst. Das ist wirklich dann nur ein Job. Aber in den meisten Heteropornos wird ja ohne Kondom gearbeitet. Das finde ich bedenklich. Das finde ich bedenklich, vor allen Dingen für dich dann auch als feste Partnerin. Da gibt es eben keine Sicherheit. Ja, stimmt. Da werden ja vorher ärztliche Untersuchungen gemacht. Ach, vergiss es. Das ist doch keine Garantie. Tja, gut, soweit kenne ich mich nicht aus. Mhm. Ne? Also dieses wäre, finde ich, das, was man am meisten jetzt besprechen sollte. Und wie er das verantworten kann, so etwas zu tun. Er gefährdet sich sowieso und er gefährdet unter Umständen dann eben auch dich. Mhm. Habt ihr über das Thema AIDS schon gesprochen? Direkt noch nicht, aber... Sprich das mal an bei ihm, auf jeden Fall. Mhm. Ne? Ja, stimmt. Nee. Aber wie gesagt, wenn er das machen würde und das wäre seriös und das wäre alles okay, jetzt gesundheitlich, wenn man da wirklich irgendwelche ärztliche Untersuchungen machen würde, dann würde ich das bestimmt auch machen. Ach, dann willst du es auch machen? Ja, sicher. Warum nicht? Mit ihm zusammen? Entweder mit ihm zusammen oder auch mit anderen Filmpartnern. Mhm. Und bei dir ist die Motivation auch das Geld, was man da verdienen kann? Ja, in der ersten Linie schon, ja. Mhm. Also Scham und so ist bei dir nicht, dass du dich... Nö, eigentlich nicht, nein. Also wenn die Nachbarin oder was, Onkel Fred sich irgendwann Porno ausleiht und er sieht dich dann, das ist ja egal. Naja, gut, das ist mir vielleicht nicht so egal, aber ich meine... Ich kenne jetzt eigentlich in meinem Bekanntenkreis keinen, der jetzt in die Videothek oder sonst wohin geht und sich ein Video ausleiht. Was machst du jetzt vom Beruf? Ich bin zurzeit Mutter. Was bist du? Ich bin Mutter. Mutter? Ja. Das ist natürlich auch ein sehr schöner Beruf. Von Mutter zur Pornodarstellerin. Ist ja auch schon wieder krass, ne? Also Rumi, Thema AIDS und die Gefahren, die damit verbunden sind, ist das Oberthema, was ihr bereden müsst und was abgeklärt werden muss. Alles klar. Und ich wünsche euch alles Gute. Gut, ich danke dir, Domian. Mach's gut, tschüss. David ist 26, hi. Hallo, Domian. Und jetzt hier am Telefon. Hallo, Domian. Ja, dein Thema. Ja, ich schlage meine Freundin. Du schlägst deine Freundin? Ja. Du Arsch. Ja, ich weiß. Das Warum? Ist aber nur, wenn ich Alkohol getrunken habe. Mhm. Wie oft ist das schon passiert? Das ist bisher zweimal passiert. Mhm. Und wie heftig ist das dann abgelaufen? Also beim ersten Mal ist es nur mit, also habe ich sie im Gesicht geschlagen. Aber beim zweiten Mal wurde es dann immer heftiger. Was heißt das? Ja, ich habe sie nachher mit dem Gürtel geschlagen, habe sie ans Bett gefesselt und dann mal mit dem Gürtel geschlagen. Und warum hast du das gemacht? Also ich bin tierisch eifersüchtig. Mhm. Und meine Freundin hatte damals einen Freund, also vor mir, und der hat auch immer auf sie eingeschlagen. Mhm. Und irgendwann hat sie dann auch nicht mehr dann ausgehalten und hat den nachher erstochen. Was denn? Deine Freundin hat ihren Ex-Freund erstochen? Ja. Und das Gericht war letzte Woche und sie wurde auch freigesprochen. Warum wurde sie freigesprochen? Weil das aus Notwehr war. Mhm. Also er hat da auch genug jahrelang wurde sie geschlagen von ihm. Mhm. Und aus der Beziehung haben sie auch zwei Kinder, Zwillinge. Ja. Und vom Jugendamt haben sie vor der Wahl gestellt, entweder sie, also die Zwillinge oder den Freund. Wie lebt es sich dann mit einer Freundin, mit einer Frau, die einen Mann erstochen hat? Ja, ich sag mal, wir verstehen uns eigentlich recht gut, aber ich sag mal, die Vorgeschichte von ihr, also sie wurde von ihrem Freund auch misshandelt. Mhm. Und hast du Verständnis für deine Freundin? Ja, ich habe Verständnis dafür. Wenn du dann so etwas machst mit deiner Freundin, hast du nicht da Angst, dass sie bei dir vielleicht auch so reagiert? Nee, da habe ich gar keine Angst. Warum? Weil sie weiß auch, dass das nur passiert, wenn ich eben was getrunken habe. Und es kommt ja nicht immer, also ist nicht die Regel, dass ich mir jetzt einen trinke. Dann wäre vielleicht die allerbeste Lösung, David, einfach auf den Alkohol zu verzichten, wenn du dann nicht mehr Herr deiner eigenen Sinne bist. Also bei mir ist das so, wenn ich genug getrunken habe, dann fällt bei mir eine Klappe und dann weiß ich auch nicht mehr, was ich mache. Hast du früher auch schon mal so Durchdreher gehabt? Ja. Was hast du da gemacht? Ja, bei meiner Ex-Freundin stand ich vor der Tür und wollte ihren Freund verhauen aus Eifersucht und Wut. Das wurde mir dann am nächsten Tag gesagt und ich wusste davon auch gar nichts mehr. Was hatte deine Freundin zu dir gesagt, am nächsten Tag zum Beispiel, nachdem du sie da so zugerichtet hast? Ja, dass ich ein Schwein bin und dass ich sie in Ruhe lassen soll. Aber sie will dich deshalb nicht verlassen? Genau. Tut es dir leid? Sicher tut es mir leid. Verdammt leid sogar. Und das kommt nie vor, nochmal ganz klar gesagt, wenn du nüchtern bist. Das kommt nie vor, wenn ich nüchtern bin. Ja, da ist die Lösung ja ganz, ganz eindeutig, David. Lass die Finger vom Alkohol. Ja. Ne? Damit du nicht Gefahr läufst, dass noch viel schlimmere Dinge passieren. Kein Alkohol. Es ist schon traurig genug, was da alles vorgefallen ist in deinem Umfeld. Durch deine Freundin, mit deiner Freundin und wiederum mit dessen Ex-Freund. Ja, und das waren auch die Alkoholprobleme. Weil wir verstehen uns eigentlich auch sonst ganz gut, aber sie ist im Heim gekommen mit 13 Jahren und dann fing es bei ihr auch an mit dem Alkohol und so. Und dann hat sie den Freund kennengelernt. Alkohol, Alkohol, Alkohol. Lass die Finger davon, David. Ich glaube, das ist der erste große Schritt zur Selbsthilfe. Alles Gute. Jo, danke. Ja. Tschüss. Tschüss. Margarete, 41. Margareta, Entschuldigung. Hallo. Hallo. Hallo, Domian. Ja, pass auf. Ja. Also ich wollte du hattest ja eben das Thema von wegen irgendwie Prostitution oder ich weiß nicht, irgendwie so Darstellung oder ich habe jetzt nur ganz kurz... Pornodarsteller, Pornoproduzenten, sowas, ja. Genau, sowas. Und also ich habe mal 2 Jahre in Hamburg gelebt und hatte ganz wenig Geld. Da war ich so Anfang 20 und habe mir dann überlegt, so, was machen wir jetzt? Und habe dann in der Piepshow in Hamburg gearbeitet. Also ich habe 2 Jahre auf der Reeperbahn, also nicht auf der Reeperbahn gelebt, aber in Hamburg gelebt und habe auch da gejobbt. Also richtig Live-Piepshow, wie man das so kennt. Du saßt in der Mitte, das Ding drehte sich und die Jungs guckten dann durch solche, durch solche Schlitze. Ja, genau. Ja. Und ja, es war für mich natürlich also schon etwas spannend, weil ich kam aus der Kölner Kunstszene, also ich komme aus Köln, du, und bin also ganz locker dann irgendwie dahingegangen, habe mich beworben und habe gedacht, naja, es kann mir nichts Schlimmes passieren, ist ja alles nur Krimi. Und Krimi, ja. Ja, du hast es dann ja eine ganze Weile durchgehalten auch, ne? Nee, ich habe, also wie gesagt, ich habe 2 Jahre in Hamburg gelebt und habe dann davon... Ja, vielleicht 3 Monate auf der Reeperbahn gearbeitet. Ach so, ich dachte, 2 Jahre hättest du das auch gemacht. Nee. Ich habe drei Monate vielleicht dann... Warum hast du es dann wieder aufgehört? Ja, weil es einfach so heavy wurde. Weil man kann das schon jobben. Also ich habe praktisch nur getanzt. Also in der Peepshow getanzt. Und habe dann auch versucht, so mein eigenes Ding zu machen, indem ich halt mit Tüchern mich versucht habe zu bedecken. so ein bisschen orientalisch versucht habe, meinen eigenen Stil zu finden und so. Aber dennoch hast du dann gesagt, nach 3 Monaten, ich will nicht mehr, es geht nicht mehr. Ja, das ging einfach auch deshalb nicht mehr, weil es einfach so abläuft, dass man im Prinzip nicht nur Peepshow machen kann, also tanzen kann, sondern dass man einfach auch dann Prostituierte sein muss. Mhm. Das ist so. Man kann also nicht sagen, ich mache jetzt nur das und sonst nichts. Nee. Kann ich gar nicht glauben. Ja, das ist aber so. Ist aber so. Dann bist du ausgestiegen aus dem Milieu wieder. Ja. Wie würdest du denn jetzt im Nachhinein so diese Erfahrung für dich beschreiben, die du da gemacht hast? Gut. Gut. Also du möchtest die Zeit nicht missen? Nee, überhaupt nicht, weil ich fand es also sehr spannend und es war wirklich auch so sehr aufregend mit vielen... Ja. Interessanten Frauen bin ich ja zusammengekommen, also hauptsächlich Studentinnen. Margareta, jetzt habe ich noch den Jürgen in der Leitung. Und mit dem will ich ganz kurz noch reden. Ja. Ich danke für deinen Anruf. Alles okay. Gute. Tschüss. Ciao. Also, der Namensvetter ist noch da. Jürgen, 26. Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Verehrter Namensvetter Jürgen. Ja. Ihr auch. Ja. Ich freue mich riesig, dass ich es endlich mal geschafft habe, zu dir durchzukommen. Keine langen Vorreden, wir haben nicht mehr viel Zeit. Mein Thema ist eigentlich ein jahrhundertealtes Problem der Menschheit. Das ist die einseitige und unerfüllte Liebe. Ah, ja. Hier hat sich folgende Geschichte zugetragen. Ich habe schon seit längerer Zeit Interesse an Mädchen aus meinem Heimatort, da ich sie auch sehr sympathisch und attraktiv finde. Hatte sie auch schon bereits Anfang mit November letzten Jahres zum Blind Date eingeladen, um sie erstmal ein bisschen näher kennenzulernen. Sie ist dann auch zu dem Blind Date gekommen, wo ich wirklich überglücklich gewesen bin. Wir haben uns den Film angesehen und hatten wirklich viel Spaß den Abend und hatten sehr, sehr viel miteinander geredet. Ich hatte sie dann hinterher auch gefragt, ob wir uns noch mal weiter sehen sollten. Sie zögerte zwar erst einen kleinen Moment, aber sie sagte wohl, ich könnte sie ja gerne wieder mal anrufen. Mhm. Das habe ich dann auch 2-mal getan. Mhm. Aber sie hatte sich nicht, ich hatte sie nicht erreicht und hatte sie gebeten, mich mal zurückzurufen, aber das hat sie leider nicht getan. Mhm. Beim 3. Mal hatte ich dann wirklich persönlich am Telefon und hatte auch mit ihr gesprochen. Sie meinte ja, dass es ein wunderschöner Abend wirklich gewesen ist und dass sie auch sehr viel Spaß gehabt hat, aber sie glaubte nicht, dass wir irgendwie sehr gut zueinander passen würden, obwohl sie dazu eigentlich gar keinen Grund genannt hatte. Ja. Das stimmte mich doch schon so ein bisschen komisch, sage ich erstmal. Ja. Stand der Dinge jetzt? Wie ist der Stand der Dinge jetzt? Stand der Dinge ist, wir haben uns 1-2 Mal wieder im Ort getroffen, haben nicht großartig mehr miteinander gesprochen. Ich hatte sie zum Tanz aufgefordert, einmal auf einer Veranstaltung im Ort. Und sie sagte erst ja, im Moment passt es jetzt zwar nicht, aber sie hat mich auf einen späteren Moment vertreten. Also Jürgen, das klingt aber wirklich ganz nach einer ganz simplen Erklärung. Die ist einfach nicht scharf auf dich. Ich weiß nicht. Ich, ich aber. Gefühl, dass wir gut zueinander passen. Ja, du, aber sie nicht. Ich denke schon. Ja, aber dann würde sie sich ja ganz anders verhalten. Das kann sein, aber ich denke, wir hatten viele gemeinsame Sachen. Das denkst du? Das denkst du alles. Das ist deine Sichtweise, aber offensichtlich nicht die Sichtweise von der Frau. Was willst du an meiner Stelle machen? Finger davon lassen. Noch mal wieder zu aktivieren. Finger davon lassen. Echt? Registrieren, dass sie dich nicht will. Schade. Ja, in diesem. Das finde ich traurig. Ich würd mich freuen, es kann sein, dass er heute nämlich mal wieder die Sendung schaut. Ja. Wenn sie sich eventuell bei mir mal wieder melden würde. Ich habe ihr einen Brief geschrieben. Also dieser Versuch sei dir noch gegönnt. Vielleicht kommt ja doch noch irgendwas in Gang. Ich will es hoffen. Ich finde es ganz prima, wenn es klappen würde. Toll, toll, toll. Tschüss, Jürgen. Ja, alles Gute. Tschüss. Gut. Tschüss, Sonja. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht war Leo Scholten und ich habe es vorhin ja schon angekündigt. Unser Thema morgen heißt Schwabbelbauch und Hängebusen. Wer fühlt sich angesprochen? Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sag bis morgen. Bye bye. Ciao.